Erster Gott sprach zu Hosea. Hosea war der Sohn von Beri. Das war zur Zeit von König Usia, Ahas und Hiskia. Auch Jerobeam war König. Er war der Sohn von Jos. Zweiter Gott sprach zuerst so zu Hosea, heirate eine untreue Frau. Sie bekommt Kinder. Das Volk Israel ist auch untreu. Sie verlassen Gott. Dritter Hosea heiratete Gomer. Gomer war die Tochter von Diblaim. Sie bekam einen Sohn. Vierter Gott sagte, nenne ihn Jesreel. Ich bestrafe bald die Familie von Jehu. Das Reich Israel endet bald. Fünfter, ich nehme Israel die Kraft weg. Das passiert im Tal Jesreel. Sechster, Gomer bekam eine Tochter. Gott sagte, nenne sie nicht geliebt. Ich liebe Israel nicht mehr. Ich vergebe ihnen nicht. Siebter, ich helfe aber dem Volk Juda. Ich rette sie. Ich brauche keine Waffen oder Pferde. Achter, Gomer bekam später noch einen Sohn. Neunter, Gott sagte, nenne ihn nicht mein Volk. Ihr seid nicht mein Volk. Ich bin nicht euer Gott.